Die deutsche Flucht nach Europa. Bei der Verabschiedung des zweiten Hilfspakets für Griechenland sagte Angela Merkel im Deutschen Bundestag, Risiken müsse sie gelegentlich eingehen, Abenteuer aber verbiete ihr der Amtseid. Für ein Abenteuer hielt sie es offenbar, das Hilfspaket abzulehnen und eine Insolvenz Griechenlands ins Auge zu fassen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ein Abenteuer war es, eine Währungsunion ohne politische Union zu beginnen. Ein Abenteuer war es, alle relevanten Regeln des Maastricht-Vertrages zu brechen. Und ein Abenteuer war es, im Mai 2010 in eine Rettung Griechenlands einzusteigen, ohne einen Überblick zu haben und das Ende absehen zu können. Auch Angela Merkel ist offenbar die Gefangene jenes deutschen Nachkriegsdenkstils, wonach nur ein letztendliches Aufgehen Deutschlands in Europa, Deutschland vor sich selbst und die Welt vor Deutschland retten könne. Dieser Denkstil hat uns in ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang geführt. Und er blockiert jetzt die deutsche politische Klasse bei der Suche nach Auswegen. Zu befürchten steht, dass Deutschland in dieser Lage seine Interessen und die der übrigen Nordstaaten nicht mit der nötigen Energie verfolgt. Hans Wilgerodt analysiert: Der deutsche Anteil an den Verbrechen Europas war so groß, dass in Deutschland ein für jede Nation normales, nicht aggressives Selbstbewusstsein offenbar einen kaum heilbaren Schaden genommen hat. Die Deutschen fliehen auch aus den guten und bewundernswerten Teilen ihrer Kultur, eine Erscheinung, die dem klugen und ganz anders eingestellten Franzosen de Gaulle Sorgen gemacht haben soll. Zurzeit wird den Deutschen von ihrer Regierung und vielen Europapolitikern eingeredet, sie müssten ständig bußfertig auf dem Weg nach Europa sein und bleiben, um ihre eigene Nationalität in einer solchen für Europa zu ertränken. Insbesondere in den Medien nimmt diese Tendenz die seltsamsten Ausdrucksformen an. Der Engländer Peter Watson hatte im Jahre 2010 eine profunde Geistes- und Kulturgeschichte Deutschlands der letzten 300 Jahre geschrieben. Unter dem Titel »Der deutsche Genius« erschien sie auch auf Deutsch. Sie fand aber in den deutschen Medien kaum Resonanz, sondern wurde geradezu totgeschwiegen. Schon der Titel war offenbar für den Mainstream-Geschmack der deutschen Journalisten zu positiv geraten. Georg Paul Hefti äußerte kürzlich zur deutschen Einwanderungspolitik, das Nachkriegsdeutschland war moralisch so diskreditiert, dass es sich nie so anstellen konnte wie die klassischen Einwanderungsländer mit ihren Quoten und Noten. So als ob Krieg, Holocaust und Vertreibung es den Deutschen moralisch auferlegt hätte, passiv zu dulden, wer sich in ihrem kleiner gewordenen Land sonst noch ansiedeln will. Die in Deutschland seit 6 Jahrzehnten besonders ausgeprägte Begeisterung für Europa ist nicht zu erklären ohne die moralische Last der Nazizeit. Allerdings ist dieser Impuls, 67 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kein sonderlich guter Kompass für Fragen der gemeinsamen Währung und des Zusammenlebens in Europa. Unsere Partner merken aber diese Schwäche. Die Verbrechen der Vergangenheit werden kühl und berechnend zum Zweck der moralischen Erpressung instrumentalisiert. Der sozialistische Präsidentschaftskandidat François Hollande kritisierte im französischen Wahlkampf die Unterwerfung von Nicolas Sarkozy gegenüber Angela Merkel. Er nannte in diesem Zusammenhang als sein Vorbild die hingerichteten Résistance-Kämpfer seiner Heimatstadt Tulle, die die Ehre Frankreichs gerettet hätten. Es ist ihr Kampf, der mich heute erhält.